Nach einer langen Wanderung kam ich am Hafen an. Der Tag neigte sich dem Abend zu. Mir wurde kalt und warm ums Herz, es hatte recht behalten, dieses kostbare alte Buch. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass es wie ein Kompass zu lesen ist. Durch ihn fand ich hierher. Dann stand ich da vor dem großen, stolzen Schiff. Drei Masten ragten wie Kreuze in den Wind. Ich fahr hinaus mit vollen Segeln. Ich fahr hinaus mit vollem Wind. Ich fahr hinaus mit vollen Segeln. Weiter als mein Auge reicht, weiter als der Horizont. Fahr hinaus mit vollen Segeln. Ich fahr hinaus mit vollem Wind. Ich fahr hinaus mit vollen Segeln. Weiter als mein Auge reicht, weiter als der Horizont. Fahr hinaus. Das Schiff schnell in Fahrt gebracht, gleitete hinaus aufs freie Meer. Vorher schätzte der Steuermann, dass mein Gepäck zu schwer sein kann, diese lange Reise zu bestehen. Langsam wurde mein Blick frei, wehrte Perspektiven neu. Er warf meine Last über Bord. Ich fahr hinaus.